Erster an diesem Tag wird eine Quelle offen sein. Sie ist für die Menschen in Jerusalem. Sie wäscht Sünde und Unreinheit weg. Zweiter an diesem Tag sagt Gott, ich werde die Namen der Götzen entfernen. Man wird sie nicht mehr nennen. Ich werde auch die Propheten wegnehmen. Und ich nehme den unreinen Geist weg. Dritter, wenn jemand noch als Prophet spricht, sagen die Eltern, du musst sterben. Du hast Lügen in Gottes Namen gesagt. Seine Eltern werden ihn töten. Das passiert, wenn er als Prophet spricht. Vierter, an diesem Tag werden sich die Propheten schämen. Sie werden ihre Visionen nicht mehr zeigen. Sie tragen den Prophetenmantel nicht mehr. Sie wollen die Leute nicht mehr täuschen. Fünfter, jeder wird sagen, ich bin kein Prophet. Ich bin ein Bauer. Ich bin Bauer, seit ich jung war. Sechster Mann wird ihn fragen, was sind das für Wunden? Er wird antworten, ich habe sie zu Hause bekommen. Meine Familie hat mich geschlagen. Siebter, Gott sagt, Schwert, greife meinen Hirten an. Er ist der Mann, der zu mir gehört. Schlage den Hirten. Dann laufen die Schafe weg. Ich werde die Kleinen bestrafen. Achter, Gott sagt, im ganzen Land werden viele sterben. Zwei Drittel der Menschen werden sterben. Nur ein Drittel wird übrig bleiben. Neunter, ich werde das letzte Drittel durch Feuer prüfen. Ich mache sie rein wie Silber und Gold. Sie werden zu mir beten. Ich werde ihnen zuhören. Ich sage, das ist mein Volk. Sie sagen, Jahwe, mein Gott.